ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo bei 100 aus 100, Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hören Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte und präsentieren die Perlen daraus. Lieber Jörg, heute hast du eine Produktion auf unser Lauschsofa mitgebracht. Genau, und das ist eine richtige Perle, wie ich finde, nämlich das Stück Das Verhör des Lucullus von Bertolt Brecht, also Text von Bertolt Brecht. Das ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunk von 1949. Brecht hat diesen Text aber schon 10 Jahre früher geschrieben, und zwar in ganz kurzer Zeit, in 7 Tagen, 1939. Wie die Schöpfung. Ja, genau. Und das Ganze aber dann erst 10 Jahre später produziert, bearbeitet von Harald Braun, der auch Regie geführt hat. Und wir hören auch ganz prominente Stimmen, also Lina Carstens, Hans Klarin und Paul Dahlke. Große auch einfach, Zeit, ja. Ja, wirklich Koryphäen der Schauspielkunst. Und was passiert? Also es geht los mit einem Begräbnis. Der große Feldherr Lucullus ist verstorben. Sein Leichnam wird durch seinen Triumphbogen zum Begräbnis getragen. Und es geht sofort mit dem Thema eigentlich los. Seine Siege werden besungen von seinen Soldaten und seine Untaten von den Sklaven. Und dann steigt er durch eine Mauer, und zwar in das Reich der Schatten. Und was passiert dort? Da wird er gerichtet. Und eigentlich ist es noch gar kein richtiges Gericht, sondern eher, dass jeder als Zeuge tritt hervor und gibt Auskunft über das Leben, die Taten und die Untaten des Lucullus. Ja. Und es geht um die Entscheidung, kommt er in den Hades oder in das Reich der Seligen? Und Lucullus wird hier auch Lucullus gerufen. Und da geht natürlich die ganze Theorie und das Gesellschaftsbild von Brecht gleich mit ein. Denn Lucullus ist sein Spitzname. So wird er von den unteren Klassen gerufen oder eben in Brechts Worten in der verachteten Sprache der Vorstädte. Und dieses Gericht besteht aus 5 Schöffen, also aus einfachen Leuten, wie man sagen könnte. Ein Bauer, ein Lehrer, der zum Sklaven wurde im Laufe seines Lebens, ein Bäcker, ein Fischweib und eine sogenannte Kurtisane. Und dann gibt es noch so eine Entwicklung, also die bekommen immer gerade wie so ein Zwilling oder so ein Partner, Partnerin eigentlich in dem Verhör. Ne? Und das sind Menschen, die aus einem Fries hervortreten. Also es ist schon abgefahren. Also ein Fries wird herbeigetragen und dann treten andere Gestalten da heraus und rekonstruieren. Und reden über ihn und sprechen über ihn. Ich habe noch bei Lucullus, das fand ich dann eben auch toll, dass sich aufklärt, wer diese Figur ist, weil ich bin aufgewachsen mit so Zeitschriften, die beim Bäcker und beim Metzger auslagen. Lucullus. Also wusste ich immer, verbunden mit guter Küche. Du und ich, Hörspielgeschichte, wir haben ja schon drüber gesprochen, die 3 Fragezeichen, 1. Folge und der Superpapagei, da kommt doch auch Lucullus vor. Du, keine Ahnung. Und daher wusste ich, dass es, also als Kind, dass es ein römischer Feldherr und Schlemmer ist, wie es da heißt. Voilà. Und dieses Schlemmen kommt ja dann auch vor, weil nämlich eigentlich die einzige Person, die Gutes über ihn zu sagen hat, ein Koch ist. Wunderschön, also weil er eben auch sagt, unter diesem Feldherr konnte ich Künstler sein. Und das man hofft, es wiegt gut für ihn und wird ihn eben vom Hades entfernen hier hin zu der guten Abteilung. Aber man weiß es nicht. Ja, also es geht um Recht und Gerechtigkeit am Ende, und das ist ja auch eines von Brechts Themen eigentlich immer wieder. Und ich fand beeindruckend unter anderem, wie diese Gruppe der Sklaven charakterisiert wird, wie die sprechen. Also sie werden auch des Atems Beraubte genannt. Und das Ganze ist natürlich immer so in dem Zeitkontext zu sehen und eben von Brechts Theorie der Gesellschaft. Aber ich finde, es hat nicht an Kraft verloren. Also es kommt uns heute, glaube ich, manchmal holzschnittartig vor, wie die Zeichnung ist. Ja, man hört es auch wie so eine MGM-Produktion. Ja, es klingt so wie Ben-Hur, Spartacus oder so. Aber toll, es kommt ganz pompös daher und deshalb kennt man es auch so von Weihnachtsfilmen zum Beispiel oder an Ostern. Und man merkt aber, das Schicksal einer Person, die ja nicht nur ein Feldherr, sondern auch einfach ein Mensch war, steht zur Frage und steht zur Diskussion. Ich fand es super. Ich habe es mit ganz viel Interesse gehört und fand es rührend, auch den Schluss. Weil den Schluss, den wir in dieser Produktion ja hören, der ist ein offener. Ja. Und mehr spoilern wir jetzt nicht. Nein. Ton ab. Thank you.